Küste, Südost bis Süd 5 bis 6, Böen 7. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 2 Uhr. Deutschlandfunk und die Radio Wissen, 1 Uhr und 4 Minuten die Verkehrslage. Vorsicht auf der A3 Frankfurt Richtung Würzburg. Zwischen Würzburg-Kiste und Würzburg-Heidingsfeld liegen Blechteile auf der Fahrbahn. Auf der A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Evendorf und Egesdorf liegt ein Gepäckträger auf dem rechten Fahrstreifen. Auf der A1 Dortmund Richtung Münster ist im Kreuz Dortmund unter die Verbindung in Richtung Bremen wegen Bergungsarbeiten für kurze Zeit gesperrt. Auf der A4 Olpe Richtung Köln fährt zwischen Overath und dem Kreuz Köln-Ost ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Und A7 Kassel Richtung Fulda zwischen Homberg-Efze und Bad Hersfeld 3 Kilometer Stau nach einem Unfall. Hier ist der rechte Fahrstreifen gesperrt. Deutschlandfunk. Nachtradio. Im Nachtradio des Deutschlandfunks hören Sie heute den Blues zur Nacht mit dem ersten Teil der Sendung. Jackson Tennessee, Sonny Boy Williamson, Carl Perkins und ein paar andere. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Ich bin nur ein Toningenieur. Mein Name ist Russ Kirkland. Wir sind hier wegen des Festivals. Und der Herr hier, der arbeitet seit 21 Jahren für das Shannon Street Blues Festival. Fragen Sie den. Und der da, Russ Hall, das ist Carl Perkins Keyboard-Spieler gewesen. Stan Perkins, Carls ältester Sohn, sagt, Russ Hall ist mein Schwager. Natürlich war ich bei Carls Beerdigung. Und mein Russ Kirkland, er war mit Carl in der Bundesrepublik in Italien. Carl war ziemlich bekannt in Europa. Wir haben ihn zu früh verloren. Er war hier und dann war er plötzlich tot. Ja, wir sind morgen auch noch da. Morgen gerne weitere Auskünfte zu diesem Thema. Chuck McGill, right now, we tried to figure out how many, I think it's 21 years. safe to say for the past two centuries, there would not be a festival without them. Ladies and gentlemen, Fulton Childress and Magi. Jackson, Tennessee. When I left out of Jackson, my baby was standing in her door. Now when I left out of Jackson, I rode that M&O. Now my baby likes the Chevrolet, but I believe I buy a V8-4. She say, is he too fast to try to hold in the road? While I'm going back to Jackson, good old Jackson, Tennessee. I can't do no good up him. I've got the jeans on me. Yon come my baby, I can tell by the way she walks. I wouldn't know her so well, but I can tell by the way she talks. Now tell me, baby, sweet, now what you want me to do? Think that I can love you and be your little dog. Well, mother told me my father, he sat down and cried. She said, you too young a man, son, to have them many women your side. Zwischen Memphis und Nashville, näher an Memphis als an Nashville und überhaupt irgendwie dazwischen. Kleiner als die beiden, viel kleiner. 65.000 Einwohner, etwas weniger als die Hälfte schwarz, etwas mehr als die Hälfte weiß. Rich Jodell, 55, arbeitet gleich bei zwei Radiostationen, die allerdings im gleichen Haus sind. As an announcer on two stations, corporate radio now has you working. Moderator zweier Stationen, ja. Wir haben sogar fünf Radiostationen in diesem einen Gebäude. Ich bin dort bei einem Rocksender und spiele morgens Rock. Und Adult Contemporary nachmittags. Von 10 bis 2 bin ich in dem Rockradio, von 2 bis 7 im Adult Contemporary Radio. Ich gehe nur am Empfang vorbei, von einem Sender zum anderen. I just walk across the lobby and go from one station to the next. Das Radio, insbesondere kommerzielles Radio in den USA, anders funktioniert als hier, ist bekannt. Kein Blues. No blues. No. Unfortunately no blues. Kein Blues, nein. Unglücklicherweise kein Blues. Im Corporate Radio ist kein Platz für sowas. Ich wünschte, es wäre. I've talked to them about it. It would be nice to do though. I'd love that. Wenigstens eine Bluesstunde oder eine Blues-Show am Sonntag. Ich habe mit den Gesellschaftern darüber gesprochen. Würde mich freuen, das zu machen. Country? Oh, we've got Country haben sie. Ja, unser stärkster Sender, 100.000 Watt, WWYN, 106,9 auf der Skala. Aber Kein Blues. No blues. Right here on Shannon Street. You think that's, yeah, that's not right, is it? Doesn't sound right. Kein Blues hier auf der Shannon Street. Das scheint doch nicht richtig. The history starts here in Jackson, you know, the blues. Die Geschichte, so Rich Sudell, die Geschichte fängt hier in Jackson an. Der Blues geht natürlich weit zurück. Und Jackson, Tennessee war Teil davon. They took the word blues out of it and made it a music festival and tried to expand it. Deswegen hieß unser Festival am Anfang Shannon Street Blues Fest. In den letzten Jahren haben sie das Wörtchen Blues gestrichen und es Shannon Street Music Festival genannt, um es auszuweiten. Oh, Deering and Down, Been a Lot of Rain. Lana Deering und Rev Neil Down, ein Duo aus Memphis, waren zwei diverser Musiker des diesjährigen Shannon Street Music Festivals. Die Shannon Street Downtown Jackson, Tennessee. Früher war die Shannon Street schwarz. Schwarze Geschäfte, schwarze Kneipen, schwarze Juke-Joints, schwarze Menschen. Der populärste, der hier irgendwo gespielt hat, war Sonny Boy Williamson. Aufzeichnungen, Fotografien, Dokumente gibt es nicht. Alles, was der schwarze Mann machte, wurde heruntergespielt. Ein weiterer Schwarzer mit einem Lied. Rich Shodell, der Moderator der beiden Radiosendungen, geboren in Chicago, fühlt sich seit vielen Jahren wohl in Jackson, Tennessee. Oh yeah, I really do. Like I said, as a young kid, I don't know if this is a place. Oh ja, oh ja. Ob als Jugendlicher, da hätte ich nicht gewusst, ob das der richtige Ort ist. Doch je älter ich werde, desto mehr schätze ich diese Gegend. Enge Freunde, Leute, die ich gerne treffe. Ich bin alt genug, Carl Perkins zu kennen, den König des Rockabilly. Ich hatte das Vergnügen, mit ihm im Laufe der vielen Jahre mehrere Male zu reden. Ich meine, er war ein Heimatort-Typ, so sind sie hier. Er war auf der ganzen Welt bekannt. Es gibt niemanden, der ihn nicht kennt. Die Beatles waren in seinem Fanclub. Er war in Jackson zu Hause, bodenständig. Und das sagt etwas über Jackson. Gelassen, leicht, hilfsbereit. Und das Zusammensein wie beim Shannon Street Music Festival, das ist Teil dieser Region. Das ist die Möglichkeit, rauszugehen und zu sagen, hi. Gatherings like this are just, I don't know, they're just a part of the area, you know, a chance to get out, just an excuse to get out and say, hey, how you doing, you know? Carl Perkins starb vor 15 Jahren in der Stadt, in der er fast sein ganzes Leben lang zu Hause war. Und Sonny Boy Williamson liegt nicht weit von hier begraben. Und das Shannon Street Music Festival gibt es im letzten Mai bzw. am 1. Juni Wochenende. Im 22. Jahr. Oh, everybody wanna know the reason. Oh, without even asking why. You know everybody wanna go to heaven, but nobody wants to die. Everybody wanna go to heaven, but nobody wants to die. Get on board that Hallelujah special, 'cause she'll be pulling out before too long. Get on board that Hallelujah special, like a silver streak of lightning she'll be gone. But there's room for everybody that wants to take a ride, but a ticket on this good train, friend, you cannot buy. You know the Lord said you must earn your way, 'cause nothing good comes free. I'd like to say he's talking to you, but I'm afraid he's talking to me. Get on board that Hallelujah special, she'll be pulling out before too long. Children, get on board that Hallelujah special, and like a silver streak of lightning she'll be gone. For your last trip, and you can leave that old suitcase of yours at home. 'Cause God's gonna deal with what's real and that's down inside, and it makes no difference, friend, what you got on. Hey, get on board, get on board that Hallelujah special. Cause she'll be pulling out before too long. Yeah, get on board. Get on board. Oh, that hallelujah special. And like a silver streak of lightning, she'll be gone. Get on board. Yeah. Get on board that hallelujah special, son. Don't get nervous. Just get your ticket. You get your ticket by getting yourself right. You get right by getting yourself down. You get down by getting humble. Here goes that hallelujah special. All aboard. Leaving Muscle Shoals, Alabama for. Here she goes. Carl Perkins, Hallelujah Special. Blues hat er nie gemacht. Biegt man von der Interstate 40 rechts Richtung Jackson ab, steht gleich an der Autobahn hinter der Tankstelle eine alte Dampflok. Hinter der Lok und deren Tender 6, 7 Häuser, die man auf den ersten Blick für ein altes Dorf halten könnte. Es ist das Casey Jones Village. Casey Jones war ein Lokführer, der im April 1900 mit seinem Personenzug tödlich verunglückte. Sein Wohnhaus kann besichtigt werden, im Casey Jones Village die Ausstellung nebenan sowieso. Und natürlich erklingt The Ballad of Casey Jones. Casey Jones was a brave missionaire. He told his farmer to not to fear. Says all I want, my water and my coal. Look out the window, see my drive we roll. One morning came a shower rain round the curve. I seen a passenger train. In the cabin was Casey Jones. He's a noble angel never, but he's dead and gone. She got the news. She was sitting on the bedside. She was raising up her shoes. Says, go away, children, and hold your breath. You're gonna draw attention at your daddy's death. Children, children, get your hat. Mama, mama, what you mean by that? Get your hat. Put it on your head. Go down in town, see if your daddy's dead. Mama, mama, oh, how can it be? My daddy got killed on the old I see. Place your mouth aside and hold your breath. You're gonna draw a picture at your daddy's death. They blind, so the bombs can't ride. If they ride, let them ride the rod. Trust they alive in the hands of God. Casey Jones was a brave engineer. He told his farmer to not up here says all I want. My water and my coal. Look out the window, see my driveway roll. Unter anderem gesungen von Mississippi John Hurt und Ferry Lewis und vielen, vielen weiteren. Geschrieben einen Tag nach dem Unfall von Wallace Saunders, ebenfalls bei der Bahn, Maschinenreiniger und Freund von Casey Jones, den er mit dem Song unsterblich machte. Schräg gegenüber ein Gebäude mit dem Namen Music Highway Crossroads. This facility, this store, museum / performance hall called Music Highway Crossroads, located in the Casey Jones Village in Jackson, Tennessee. Eine Einrichtung, ein Geschäft, vielleicht auch mehr als alles andere, ein Museum, ein Laden, ein Auftrittsort. Steve Patterson, 55, er spielt Gitarre. I play guitar, mainly play guitar, slide guitar, dobro, some mandolin, anything, stringed instruments, dulcimer, that kind of thing. Dobro, Mandoline, Dulcimer, alles, was Saiten hat, hauptsächlich. Jackson, Tennessee, hat Blues-Tradition. It does, it does. Sonny Boy Williamson, hat es, hat es. Sonny Boy Williamson, Nummer 1, er war aus Jackson, Tennessee. Sonny Boy war der Erste, einer der Ersten, die die Mundharmonika in die frühen Bluesaufnahmen einfließen ließen und eingebaut haben. 30 Meilen um Jackson herum hast du Sleepy John Estes, Hemi Nixon, mit dem Estes gespielt hat, Yank Rachel, Petey Wetstraw, Mississippi Fred McDowell, geboren in Tennessee, unten in Rossville, 40 Meilen südlich. Es gibt in dieser Gegend also eine Blues-Tradition, doch es ist vornehmlich Country-Blues, kein Delta-Blues, das ist eine andere Art von Blues. Der Country-Blues erinnert mich mehr an den Piedmont-Stil als an den Delta-Stil, wobei sie sich sicher auch miteinander vermischt haben. Aber selbstverständlich ist die Region hier bekannter für den Rockabilly. Doch was wird er? Über Steve Patterson hängt ein Bild von Carl Perkins. Was wird er, wenn er wie sein Vater auf den Feldern gearbeitet hat und darüber hinaus nach Feierabend gehört haben? Country und Blues. And you mesh those together, as Carl always said, you've got rockabilly. Und wenn du das zusammenbringst, wie Carl immer meinte, hast du Rockabilly. So sagt man gemeinhin. Aber waren Herz und Seele des Rockabilly nicht blütenweiß? Und erst dessen Geist, eine Sache, die an Raserei grenzte, besetzt und berauscht vom Redneck-Ethos. Country kannte solche Emotionen nicht ebenso wenig wie der Blues. Rockabilly war das Gesicht des Dionysos, voller fiebriger Sexualität und Sinnlosigkeit. Er durchflutete die Haut neuer Hausfrauen und brachte rotbackige Teenager dazu, sich als flammende Kreaturen zu definieren. Schwarze Rockabilly-Isten? Keine. Doch G.L. Crockett, Lookout Mabel, 1957. The man that taught him how to play guitar was an African-American gentleman up in Tiptonville, Tennessee, about 70 miles north of here, where Carl was born. Der Carl Perkins das Gitarrespielen beibrachte, so Steve Patterson, war ein Afroamerikaner aus Tiptonville, Tennessee, 70 Meilen nördlich von hier, dort, wo Carl Perkins geboren wurde. Links Memphis, rechts Nashville, unten Muscle Shoals, Alabama. Die am nächsten gelegene nördliche Stadt mit Musik als Markierung, Chicago, knapp 1500 Kilometer. Doch weil du so viele Stile um dich herum hast, sind die meisten Musiker mit multipler Persönlichkeitsstörung aufgewachsen. Patterson spielt in einer Bluesband. Er spielt mit einem Mann namens Rayburn Anthony, einem der letzten der Sun Records Musiker. Er spielt in der Kirche und er spielt donnerstags abends Bluegrass mit ein paar Freunden. Obwohl es nördlich des Tennessee Rivers und östlich des Mississippi gar keinen Bluegrass mehr gibt. Sein Music Highway Crossroads, die Kreuzung, hat zweifellos etwas zu bedeuten. Steve Patterson. It does, it does. Highway 40 or Interstate 40 was designated by the legislature as... Die Interstate 40 wurde von der Gesetzgebung als der Music Highway bezeichnet, von Memphis nach Nashville. Das ist der Music Highway. Der Highway 45, der da vorne die Kreuzung bildet, wurde als Rockabilly Highway bezeichnet. Wir sitzen buchstäblich im Ellenbogen, buchstäblich, daher der Name. Darüber hinaus, wie gesagt, die unterschiedliche Musik in dieser Gegend in all den Jahren. Man kann nicht sagen, das ist das und das ist das. Der Dirigent der New Yorker Philharmoniker, seine Familie ist aus Scotts Hill, Tennessee, 30 Meilen östlich. Wie passiert das denn? Er ist groß geworden bei den Hinterwäldlern. His family is from Scotts Hill, Tennessee, which is like 30 miles east of here. So, you know, how did that happen? You know, he was raised in the backwoods. Und auf Pattersons kleiner Bühne findet alles zusammen. Die Metapher Crossroads, also mit einer anderen Bedeutung. Keineswegs, wo gehst du hin, wo kommst du her? Sondern hier findet alles zusammen. Ich mag, was ein Freund von mir immer sagt. Die Menschheit hat eine Menge verschiedener Arten von Musik erfunden. Aber Gott erfand den Blues. Es ist geistliche Musik. Niemals mit der Bedeutung, dem Belang und dem Prestige versehen, mit dem er hätte versehen sein sollen. Vielleicht, vermutlich, vermeintlich ist Sonny Boy Williamson der Zweite, bürgerlich Alec Rice Miller, bekannter als Sonny Boy Williamson der Erste, der aus Jackson, Tennessee. Ist er. Er war clever genug, auf den Rockshows von Sonny Boy dem Ersten zu springen. Er nahm seinen Namen und seine Rolle und viele Leute denken, es sei er gewesen, der Erste. Und er hat das nie aufgeklärt, soweit ich weiß. Der Erste, John Lee Sonny Boy Williamson, hat Jackson, Tennessee in seinen Songs immerhin 3-mal erwähnt. Im Jackson Blues, im Bluebird Blues und im Shannon Street Blues. Steve Patterson sitzt auf seiner Bühne und spielt einen Song. The Girl I Love, She Got Long Curly Hair. Girl I Love, She Got Long Curly Hair. Steve Patterson mit einem Song von Sleepy John Estes. You know, these are people who couldn't read nor write. Diese Leute, sagt er, konnten weder lesen noch schreiben. Sie hatten keine Chance in dieser Welt. Und sie schrieben Songs, die von anderen noch immer aufgenommen werden und die man immer noch hört. Sie erzählen vom wirklichen Leben. Und diese Leute waren normale Leute. Sleepy John saß vor dem Gerichtsgebäude, machte Musik und erbettelte sich ein paar Groschen. Das war alles, was er wollte. Er war blind zum Ende seines Lebens. Ich habe mal die Geschichte gehört, als sie nach Japan flogen, er und Hemi Nixon in den späten 60ern, frühen 70ern. In Japan in der Halle warteten 7000 Personen. Sleepy John sagte, wer sind all diese Menschen? Amy antwortete, die sind hier, um dich zu sehen. Sleepy John meinte, was habe ich getan? Er hatte Angst, irgendetwas Unrechtes getan zu haben. Er hatte keine Vorstellung. Amy meinte, nein, Sleepy, die sind wegen dir hier. Die wollen dich sehen. Das sind deine Freunde. Sie spielten gerade Holy Spirit, Don't Leave Me Now. Und Amy musste auf die Toilette. Also ging er während des Songs von der Bühne. Ich meine, für sie war das anscheinend so, als spielten sie hier oder vor dem Gerichtsgebäude in Brownsville. Sie hatten nichts Affektiertes an sich. Gute Leute, einfach gute Leute. Ich liebe sie. Solche Sorte Menschen gibt es im Blues jetzt nicht mehr. Es geht nur um den Schallplattenvertrag, um das Geschäft, das Musikgeschäft. Und ich hasse das Musikgeschäft. She's too good to be true. Yeah, but she is. When that evening sun bring me home. Yeah, she is. She be waiting at the front door, yeah, with her sweet loving, yeah, she will. She's everything I ever look for in a woman. Yeah. But she. She's too good to be true. Yeah. But she. Wake up dreaming, reach and give a love with a kiss. Sometime late at night, I wake up dreaming, reach and get a love with a kiss. She's too good to be true, yeah, but she. Got a nice ring to it. My name is Tyler Goodson, And I was born in Jackson, Tennessee in 1986, October 28th. Tyler Goodson, geboren in Jackson, Tennessee 1986 am 28. Oktober. Tyler Goodson ist Bluesgitarrist und arbeitet seit 7 Jahren in einem Musikgeschäft. Vorher hat er auf einem Golfplatz gearbeitet und war für die Instandhaltung desselben verantwortlich. Sein Chef, Chuck McGill, saß manchmal mit Carl Perkins im Laden und dann spielten sie so vor sich hin. Tyler Goodson war gestern Abend auf dem Shannon Street Music Festival aufgetreten und hatte, mal ebenso, einen Song der Allman Brothers gespielt. Mhm. Ain't Wasting Time No More, geschrieben von Greg Allman. Mhm. Mit Chuck, seinem Chef, an der Pedal Steel. That was a nice feature of him playing the pedal steel on that. Ja, das war ein netter Bestandteil dieses Songs. Und er, Tyler Goodson, ein großes Hallo von Duane Allman. Yes, absolutely. You know, I think the biggest influence is just all the old records, all the old sounds that nobody really gets anymore. Ja. Unumschränkt. Die größten Einflüsse sind all die alten Schallplatten und all die alten Klänge, die niemand mehr abbekommt. Being the blues, if you like the blues, you're bound to like gospel all at the same time. So. Wenn du Gospel magst, meint Tyler Goodson, nachdem er Amazing Grace gespielt hatte, wenn du Gospel magst, magst du auch Blues. My family, they don't listen to blues at all. They really don't. Meine Familie sagt, er hört keinen Blues. Er ist fremd für sie, befremdlich. Und so nah wir an Memphis sind, ich würde sagen, obwohl wir näher an Memphis sind, lehnen wir uns mit der Musik, die bei uns gespielt wird, an Nashville an. Also Country, obwohl der weiter weg ist. Eine CD hat Tyler Goodson nicht, er arbeitet an einer. Und er möchte Karriere machen. Absolutely. I would love to make a career out of it. Logisch. Jedoch, wie geht das? I would say luck and knowing the right people. And I hate to say it, but money. You know, there has to be money involved in order to get things to happen. Ich würde sagen, sagt er, Glück, die richtigen Leute kennen und, obwohl ich es fürchterlich finde, das zu sagen, Geld. Es muss immer Geld im Spiel sein, um etwas zum Geschehen zu bringen. Der nächste Schritt, den er machen will, raus aus diesem Laden, weil er so sehr mit seiner Musik beschäftigt ist. Das war der erste Teil von Jackson, Tennessee, Sonny Boy Williamson, Carl Perkins und ein paar andere. Den zweiten Teil hören Sie in 2 Wochen, am 4.12., das ist wieder ein Dienstag und selbst die Zeit bleibt gleich, 1.05 Uhr mitten in der Nacht. Denise LaSalle wird dabei sein, The Down Home Bad Girl, Denise LaSalle, die Königin des Blues, hier eine kurze Kostprobe, Lick It Before You Stick It. Wahrscheinlich von ihr so gemeint, wie man es vermutet. Musik. all the men out there that don't seem to know how to keep their woman happy. I want y'all to take a little listen. See if you wanna try this. Some men think the height of a woman's pleasure is when he's kissing her on her lips. And some men think the joy of foreplay is caressing with his fingertips. And some men think a little titty kissing is the answer to every woman's dream. But let me tell you how to kiss her if you really want to hear her scream. You make her feel good, but you can make her feel better if you treat your lady like a stamp and a letter. Lick it before you stick it. Better lick it before you stick it. Denise LaSalle also wird dabei sein, um den Gedanken vor ihrem Song fortzusetzen. Carl Perkins, klar. My name is Russ Hall. My dad and Carl Perkins grew up together. One of the first guitars that Carl ever played on. Russ Hall, den hatten wir am Anfang schon. Sein Vater und Carl Perkins waren zusammen aufgewachsen und eine der ersten Gitarren, die Perkins spielte, eine 1948er Gibson, war von Russ Holts Vater. Russ Holts Vater war der Sänger, als sie noch zusammen spielten, zu Schulzeiten. Und dann, als alle älter wurden, wurde Holts Vater Serviceleiter bei einem Rig-Händler und Carl kam immer vorbei, damit sein Cadillac wieder in Ordnung kam. Sie waren im Alter von 4-5 Jahren stets in Carls Haus. Stan, Carls ältester Sohn, ist sein Schwager, verheiratet mit Russ Halls Schwester Connie. Sie spielten King and Queen, als sie klein waren, auf einem kleinen Spielplatz. Sweethearts seitdem. Und dann haben sie schließlich geheiratet. Some little court, you know, that they had it, and they'd been sweethearts ever since, and finally got married. Wieder wird Sonny Boy Williamson auftauchen, ziemlich dicht. Luther Ingram, Shine, ein Schuhputzer, der Mundharmonika spielt, wie Sonny Boy, und so weiter und so fort. Am Mikrofon war Knut Benzner, Tyler Goodson und Ain't Wasting Time No More. Tschüss. All right. We'll be right back. Deutschlandfunk. Zwei Uhr, die Nachricht.